Hallo, meine Magic Man, hier ist er wieder, euer Coach Magic. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, der Sonntag ist schon wieder dahin geflogen. Was aber sehr schön heute ist, ist wirklich angenehm kühl. Also es ging ja gestern Abend schon los. Ich bin dann nochmal losgefahren, um nochmal ein bisschen zu planschen. Ich bin dann nochmal zu einem Baggersee hier bei uns vor Ort gefahren und bin einfach nochmal ins Wasser, um mich abzukühlen. Und dann war schon so eine erfrischende Luft. Also man muss wirklich sagen, die Luft ist richtig schön kühl geworden. Irgendwas so um die. Ich habe es jetzt nicht, das Auto hat 25 Grad angezeigt abends. Also das war echt entspannt. Das Wasser war schon fast frisch, aber das war wirklich erfrischend, das war wirklich gut. Ich habe super geschlafen und bin heute auch toll in den Tag gestartet. Ich war auch schon im Gym, habe schon mein Brustworkout absolviert heute. Ja, habe hier im Haus das gemacht, was nötig war, so als Vorbereitung für die Woche. Jetzt steht erstmal das Video an und dann werde ich gleich zu Kimba rüberfahren, weil dann will ich mal gucken, heute ist der letzte Tag, wo er noch Schmerzmittel bekommt. Und dann will ich mal wissen, wie er geht. Also ich werde mit ihm eine Runde gehen, während meine Ex dann mit unserem anderen Aussie, dem kleinen Leo, dann nach hinten geht und mit dem spielt. Wir müssen die jetzt für die Bespaßung quasi trennen, die beiden Hunde, weil Kimba soll nicht toben. Und wenn die zusammen sind und dann voller Freude nach hinten laufen, dann würden die natürlich toben. Das heißt, ich gehe eine gemütliche Runde mit dem Großen und sie geht mit dem Kleinen spielen. Und so ist dann der Abendplan, sodass die beiden dann nicht miteinander das übertreiben, das Ganze, und er jetzt möglicherweise diese Verletzung dann noch schlimmer macht. Ja, was heute wieder toll war, was mich wirklich gefreut hat, war das Wetter, muss ich wirklich sagen. Also wir hatten 23 Grad, im Gym waren alle Türen auf, die Luft fluffig dadurch. Also es war ein Hammer-Training, also das muss ich wirklich sagen, mit dieser frischen Luft. So kann es jetzt auch bleiben. Also bis 25 Grad frische Luft und dann geht es mir bestens. Ja, Männer, Thema des heutigen Videos soll sein, das Game ist nie zu Ende, erst recht nicht in der Beziehung. Und mir ist aufgefallen, dass viele, also ich habe das am eigenen Leib erfahren. Viele von euch natürlich auch, aber dass vielen Blue-Pill-Männern das beim besten Willen überhaupt nicht klar ist. Die beschäftigen sich mit diesen PUA-Themen, mit Pickup, mit Game und auch mit ein bisschen Red-Pill-Hintergrundwissen und dementsprechend sind sie dann in der Lage, die Frau zu gamen und ihre Aufmerksamkeit zu erzeugen und mit ihr dann in diese Beziehung zu gehen. Was sie aber nicht wissen, ist, wenn es dann zu dieser Beziehung gekommen ist, dann, oder im schlimmsten Fall man sogar zusammenzieht, was ja eh der schlimmste Fehler ist. Ich sage ja immer, an dem Moment, wo man zusammengezogen ist, hat man das Ende der Beziehung jetzt schon eingeläutet. Auf jeden Fall. Dann ist es vorbei. Jetzt ist die Frage, ob der Leidensweg 7 Jahre dauert, 14 Jahre oder 18 Jahre, aber das Ende ist definitiv mit dem Tag bestimmt. Keiner weiß jetzt, wie lange es noch geht, die Qual, aber es wird dann enden. Weil jetzt, was viele Männer nicht wissen, jetzt kommt erst der wahrhaftig anstrengende Part. So, wenn man sie erstmal von sich, wenn man sie erstmal für sich gewonnen hat oder dass das Ganze dazu gekommen ist, da hat das Game gereicht, man war cool genug, man war Alpha genug, man war, ich sag's jetzt einfach, überzeugend genug, obwohl ich das in dieser Ausdrucksweise gar nicht mag, weil ich bin weit weg von dem Mindset, irgendeine Frau überzeugen zu wollen, weil ich bin der Preis. Wieso muss der Preis wen anders überzeugen, dass er der Preis ist? Es ist nicht so, dass die Frau mir eine Gelegenheit gibt. Ich gebe der Frau eine Gelegenheit, dass sie überhaupt neben mir stehen darf. Das ist ein völlig anderes Mindset. Was jetzt aber viele halt einfach nicht verstehen ist, nachdem man diese anfängliche Anstrengung unternommen hat und hat die Frau jetzt auf seiner Seite, sage ich jetzt mal, dass sie einem zugeneigt ist, dann denkt man, jetzt hat man einen Partner. Jetzt können wir zusammen, möglicherweise zusammenziehen und ich habe jetzt einen Partner. Und jetzt kann ich mit diesem Partner gemeinsam in irgendeine Richtung arbeiten. Nein, völlig falsch. Jetzt hat man keinen Partner, jetzt hat man sich den Feind hinter seine eigenen Linien geholt. Weil jetzt geht man draußen in der Realität kämpfen für seine Existenz, für seine Ziele, die man hat, für seine Bestimmung, für sein Unternehmen, was auch immer man vorhat. Und wenn man nach Hause kommt, dann hat man keinen unterstützenden Part da, dann hat man einen quengelnden, fordernden, diskutierenden, uneinsichtigen, manipulierenden Part da, der gegen den Mann weiterarbeitet. Das heißt, das Stresslevel immer weiter erhöht. Und jetzt muss der Mann, wenn er denn den ganzen Tag seinen Tagesablauf gemacht hat, um quasi seine Existenz zu bestreiten, jetzt kommt er nach Hause und muss sich mit dem weiter rumplacken. Das heißt, jetzt geht das Game, das er an den Tag legen muss, um das unter Kontrolle halten zu können, muss jetzt um einen gewaltigen Faktor gesteigert sein sogar noch. Das ist gar kein Vergleich mehr mit dieser Anfangszeit. Jetzt geht es darum, den Teufel in ihr möglichst klein zu halten. Und das ist wahnsinnig anstrengend, weil sie hat schon wieder einen neuen Hokuspokus im Kopf. Sie will umstellen, sie will die Wohnung umdekorieren, sie muss noch was einkaufen, weil sie fühlt sich ja nicht wohl. Und der Mann würde ja, sie sagt dann noch zum Mann, du willst ja wohl, dass ich mich wohlfühle. Und dafür brauchen wir jetzt aber das, weil hier kann sich ja so keiner wohlfühlen. Und dieses Ganze, das hört einfach überhaupt nicht mehr auf. Und das ist so stressig, ich sehe das jetzt im Freundes, ich würde das nie wieder tun. Also ich gehe meinen eigenen Weg und davon würde ich nicht mehr abweichen. Ich würde meine Zeit dahingehend nicht mehr verschwenden, mein Stresslevel in dieses Unermessliche steigern. Aber viele Männer sind sich darüber überhaupt nicht im Klaren und lassen dann auch in ihrem Game nach oder auch die Führung mit der harten Hand, die man da wirklich braucht, um das einigermaßen im Griff zu behalten. Ich sage, ich bin zu der Erkenntnis gelangt, das funktioniert nicht, das final im Griff zu behalten, weil wir Männer wollen ja dann auch mal zur Ruhe kommen. Wer zur Ruhe kommen will und dieser Blue Pill Fantasie von einer Partnerin aufgelaufen ist, der glaubt ja, jetzt bin ich zu Hause, das ist der Ort, wo ich jetzt in Sicherheit bin, jetzt kann ich mich auch mal entspannen. Falsch, falsch. Das deutet sie sofort als Schwäche. Und wenn man ihr einmal Schwäche gegenüber gezeigt hat, fängt sie nur an, die Manipulation weiter fortzusetzen, zu intensivieren und gegen die Interessen des Mannes zu arbeiten. Also wenn ich jetzt beispielsweise im Freundeskreis sehe, wie entspannt ich bin und wie gestresst die sind, dass die permanent, das ist wie so jemand, der so einen Teller dreht auf so einem Stab, der muss permanent, das muss laufen, so der... Da darf man nicht aus dem Rhythmus kommen, das Ganze muss in der richtigen Geschwindigkeit gerührt werden. Wenn er da aus dem Rhythmus kommt, fällt der Teller runter und genauso ist es mit der Beziehung auch. Deswegen sage ich ja immer, eine Beziehung zwischen Mann und Frau ist eigentlich so ein ganz fragiles Kartenhaus, das man gebaut hat und man versucht als Mann das den ganzen Tag vor dem Wind zu beschützen und die Frau ist dann außen und pustet sogar mit gegen das eigene Kartenhaus, damit es zusammenfällt. Und das ist für mich auch die Erklärung, warum die Männer von der Lebenserwartung nicht an die Frauen rankommen. Wir haben ja einmal die statistische Lebenserwartung zwischen Mann und Frau. Ich glaube, Männer sind, korrigiert mich, wenn ich jetzt falsch liege, ich habe es vor langer Zeit mal gelesen, 82 werden Männer, glaube ich, ist die Lebenserwartung oder um die 80 oder 81, irgendwas. Und Frauen werden ein bisschen älter, 84, 85 oder 83, also nicht viel, ein paar Jahre älter. Aber wenn ich mal bei uns hier in der lokalen Zeitung die Anzeigen dementsprechend aufblätter für die Menschen, die von uns gegangen sind, dann ist das also wirklich augenöffnend. Ich sehe da so viele ältere Damen im Alter von jenseits von 90, die dann quasi von uns gegangen sind und Männer im erschreckend jungen, relativ jungen Alter, 48, 57, müsst ihr einfach mal drauf achten. Dann werdet ihr sehen, dass okay, die Statistik ist die Statistik, aber wenn man das jetzt in seiner lokalen Zeitung sich mal anschaut, weichen die Zahlen massiv voneinander ab. Und das hat für mich damit zu tun, dass dieses Game, dieses ganze Gamen und die Frau gamet den Mann ja auch mit ihrer Manipulation, es hört einfach niemals auf, niemals. Und man hat sich quasi dann einen Schwächedetektor ins Haus geholt. Man darf von da an nie wieder Schwäche zeigen. So, jetzt kann ich hier mal, wenn ich mich verknackst habe, kann ich jetzt hier mal durch mein Haus humpeln. Das ist überhaupt nicht schlimm. Dann humpel ich hier durch und dann kann ich auch dabei stöhnen, ah, das tut weh. So, dann kann ich mal richtig schön jammern. Wenn das aber eine Frau sehen würde, würde sie sofort ihr Bild von mir, von diesem harten Alpha, umkehren. Das wäre ich für sie nicht mehr. Für sie wäre ich von da an dieser humpelnde Krüppel. Für alle Zeiten in ihrem Kopf. Weil sie hat mich einmal schwach gesehen, einmal humpeln sehen, einmal mit diesem schmerzverzerrten Gesicht gesehen. Und von da an hat man dann sein Game nicht unter Kontrolle. Also das darf man sich mit einer Frau nicht gönnen. Wenn man das macht, hat man das Game quasi schon verloren. Ein Moment der Schwäche, ein Muskelfaserriss, ein steifer Nacken oder im schlimmsten Fall jetzt noch irgendwas mit dem Rücken, dass man bewegungseingeschränkt ist, dass man extreme Schmerzen hat, sodass man sich kaum die Socken anziehen kann. Das sind alles so schwache Momente, wo man das Game dann final verloren hat. Das kriegt man nicht mehr zurückgeholt. Ist der Geist einmal aus der Flasche, kriegt man ihn nicht mehr wieder rein. Und deswegen ist es, den eigenen Weg zu gehen, ist an dieser Stelle wirklich völlig alternativlos. Man kann es nur verlieren. Man ist ja am Ende des Tages nur ein Mensch. Ich bin nur ein Mensch, ihr seid nur Menschen, jeder ist nur ein Mensch. Und man kann nicht permanent 24/7 diesen maskulinen Frame aufrechterhalten, dass man quasi unverwüstlich ist. Sehr anstrengend, sehr anstrengend. Und das erhöht natürlich das Stresslevel, erhöht das Cortisol-Level von diesen Stresshormonen und da kommt man überhaupt nicht mehr von runter. Und das führt natürlich dazu, dass der Muskelaufbau leidet, dass der Fokus leidet, dass der Mann völlig nicht mehr in der Lage ist, fokussiert, überhaupt zu begreifen, wer er überhaupt ist und in welcher Situation er sich überhaupt befindet. Also das ist ganz schlimm. Ich sehe das bei ganz vielen Freunden, die wirklich in diesem Beziehungsding, also wirklich, ich sehe, die sind nervlich runter. Die würden das so nicht zugeben, aber die sind nervlich runter, die sind nicht so entspannt. Die können nicht mal so, ja, ich mache jetzt so oder ich mache jetzt so, wie ich das will. Die sind schon, man merkt, dass die sind ganz schön under pressure. Und das ist für mich die Erklärung, warum am Ende die Lebenserwartung der Männer so viel kürzer ist. Weil dieser permanente Stress, ich habe das ja in meiner letzten Beziehung auch gemerkt, dieser permanente Stress ist das, was den Mann fertig macht. Was einen richtig runterrockt. Und das war bei mir auch so. Also dieser permanente Stress, den ich wirklich tagtäglich hatte, der hat mir meinen Fokus genommen, der hat mir alles genommen. Dieser Stress hat mich sogar verändert, sodass ich am Ende gemerkt habe, ich bin gar nicht mehr dieser gleiche, leichtfüßige, lebensfrohe Mann, der ich mal war, sondern ich habe da so eine Art Trauma von weggekriegt, von diesem Permastress, wovon man sich nie wieder erholen kann. Und das, obwohl ich schon ziemlich rough in meiner Alpha-Mentalität bin. Also ich könnte mir vorstellen, dass so ein Beta-Blue-Piller da noch einiges mehr dran zu knapsen hat. Und das ist für mich auch die Erklärung, warum da so viele dran kaputt gehen. Weil dieses Game kann man nicht gewinnen. Das ist quasi, als wäre es ein Endgegner in einem Computerspiel, der darauf ausgelegt ist, dass er nicht besiegt werden kann. An der Stelle geht es einfach nicht weiter. Und genau so verhält sich das. Also dieses Game hört nie auf, wenn man das versucht. Dann muss man das Game sogar noch intensivieren, um den Teufel quasi im Zaum zu halten. Aber am Ende des Tages kann man es einfach nicht gewinnen. Ja, Männer, ich denke, die Message ist klar. Ich wollte das einfach mal mit euch teilen, damit man sich das nochmal bewusst macht, auf was man sich da einlässt. Und das ist der eigenen Gesundheit beim besten Willen nicht zuträglich. Ja, ich sage danke für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf eure Kommentare, ich freue mich auf eure Daumen hoch und ich freue mich auf eure weiteren Abos. Und jetzt freue ich mich auf Kimber und wir sehen uns morgen. Tschüss.